Jetzt versuche ich es nochmal, ohne mich zu verhaspeln, und ich sage, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Pixel und Plastik Folge 5. Heute geht's um die Dino Riders. Nach Jahren des Friedens auf ihrem abgelegenen Planeten Valoria wurden Queststar und seine Gefährten in die Schlacht gezwungen. Der Continuumstransmitterkristall an Bord ihres Schiffes riss ein Loch in das Raumzeitgefüge und schleuderte sie in die Vergangenheit auf die prähistorische Erde. Kolos, Herrscher über das Imperium der Rulons und Todfeind der Valorianer, wurde mit seinem Flaggschiff ebenfalls durch den Zeitstrom gesogen. Und so stellen sich unsere Freunde dem Kampf in grauer Vorzeit als Dino Riders. Ja, und da sind wir wieder, nach dem Intro. Das war das Intro der Dino Riders. 1988er amerikanische TV-Serie. Und da geht's um Dinosaurier und Laserstrahlen. Und wir haben uns gedacht, das ist einfach mal eine total geile Kombi. Und außerdem, ja, meine Prämisse, warum wir Dino Riders heute besprechen, war ja eigentlich, dass ich gerne mal ein Thema besprochen haben wollte, wo es tatsächlich mehr um Plastik geht als um Pixel, also um Spielzeug. Denn so richtig viel über Spielzeuggerät haben wir noch nicht. Bei Saber Rider gab es ja nur die japanische Toyline, die wir eh nie zu Gesicht bekommen haben. Das war so ein bisschen dünn. Und wir haben ja auch richtig Bock auf so Transformers, Mask und He-Man etc. pp., Ghostbusters, Turtles, Spielzeug und so. Aber das ist ja mit Folgen verbunden, wo wir dann ja auch lange und ausgedehnt über die Serien sprechen. Und so bei 86 Folgen He-Man ist das natürlich schon mal eine Hausnummer. Ne? Ja. Die muss man erstmal weggucken. Habe ich dir erzählt, dass ich mir die Turtles-Box nochmal gekauft habe auf Blu-ray? Ja, du hast erzählt, dass du die DVD, dass du die DVD-Box jetzt deswegen verkaufst. Genau, und da steht hinten drauf 62 Stunden Spielzeit. Meine Güte. Bei den Turtles. Das ist schon heftig, ne? 62 Stunden dann gucken müssen für. Ist schon übel, ne? Finde ich. Müssen wir jetzt anfangen, dann können wir nächstes Jahr Weihnachten können wir, oder weiß nicht, zu Ostern oder so können wir Turtles Podcast machen. Da sind natürlich 14 Folgen deutlich, deutlich überschaubarer ja. Und deutlich entspannter anzugucken. Genau. Ja. Richtig, also Dino Rider ist heute ein bisschen Spielzeug. Gibt es irgendwie was, wo wir drüber sprechen wollen, so vorneweg, so irgendwie, Christoph, wie geht's hier, was machst du so? Ja, gut geht's mir. gut geht's mir. Wir haben das ja schon bei Zockhard ganz kurz angeschnitten und mir geht's immer noch gut. Wir waren am Wochenende, jetzt letztes Wochenende auf der Retro-Börse. Sehr schön, sehr fein war es. Viel Spaß hat es gemacht. Du warst dabei, der Christian Jeschke aus dem Zockhard-Podcast war dabei und ich war dabei. Wir hatten da so einen Männertag. Ja, Retro-Börse, alte Videospiele kaufen, Retro-Spiele-Geschäft in Köln, Sushi essen, veganes Sushi essen, kein Fisch-Sushi essen und dann Rockstar-Konzert und ich bin seitdem immer mehr Rockstar-Fan und ja, ansonsten habe ich noch Urlaub und hänge viel ab, so. Geil, Urlaub und abhängen finde ich total super, hört sich großartig genau. An. Ja, könntest du eigentlich mal irgendwie produktiv für Pixel und Plastik in Recherche investieren und 62 Stunden Turtles gucken. Ja, ich habe aber schon alle 14 Folgen Dino Riders geguckt. Genau. Ist doch auch schon mal was, oder? Das ist total gut, ja. Die gibt es irgendwie nirgendwo so richtig zu sehen, deswegen muss man da auf YouTube zurückgreifen. Ja. Das ist aber auch okay, auch wenn die Qualität da wirklich schon gelitten hat. Das wird wahrscheinlich irgendjemand aus dem Fernsehen aufgenommen und dann die schon 10-mal überspielten, damals schon vor den Dino Riders 10-mal überspielten Bänder irgendwann mal digitalisiert. So sieht das aus, ne? So sieht's aus und so klingt's auch. Aber das macht nichts. Reicht ja aus, um sich die Nostalgie nochmal irgendwie reinzuziehen. Also auf jeden Fall besser auf dem Handy gucken mit kleinem Bildschirm als auf dem. Fällt das nicht so sehr auf. Bei dir? Bei mir? Ja, eigentlich im Prinzip genauso. Bis auf Urlaub hast du nicht. Urlaub habe ich gerade nicht. Aber wir waren zusammen auf der Börse, war geil. Ich feiere immer noch meinen Loot ab. Also ich habe echt den coolsten Treasure Kram gekauft. Ja, du hast coole Sachen also ich gekauft. Bin echt sehr glücklich mit meinem Shit, den ich da besorgt habe. Aber ich glaube, wir sind alle relativ glücklich. Also ich habe auch ein paar schöne Dinge gekauft und der Christian hat ja richtig, oder der Herr Jeschke müssen wir eigentlich sagen, der hat ja richtig zugeschlagen. Er hat sich, glaube ich, 16 Gameboy-Module geholt. Ne? Ja, der ist halt gerade hart auf dem Gameboy-Trip und kauft sich einfach viele lose Gameboy-Spiele. Ja, und einen geilen Gameboy-Drucker, also Gameboy-Kamera und einen Drucker dazu und hat schon die ersten Fotos geschossen mit dem alten Ding, habe ich gesehen. Ne? Also der hat auch viele coole Sachen. Ja, der hat richtig gefeiert. Ja. Und einen Bucky O'Herme verpasst für 30 Euro, schade. Ja, fast vielleicht für 30 Euro. Fast vielleicht. Ja, das sind alles Dinge, die ihr im Zockhard-Podcast nachhören könnt. Also wenn ihr da Interesse daran habt, den Podcast zu hören, in dem wir über die Börse ausgedehnt sprechen, dann hört doch bei Zockhard rein. Da sind wir drei im Auto auf dem Weg von Montabaur nach Köln Richtung Rockstar-Konzert. Shoutout Max. Und auf jeden Fall, ganz dick. Genau, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was wir uns da gekauft haben und wie wir die Börse so fanden. Also wenn ihr da Bock drauf habt. Viel rumgehatet auch. Ja, geht so, ne? Geht haben so. Wir viel off-camera gehatet. Ja. Off-topic. Nee, off-mic. Off-mic. Ja, genau. Zockart, einfach mal den Podcast abonnieren. Wäre doch eine feine Nummer. Finde ich gut. Meine Stimme kann man sowieso nicht oft genug hören. Finde ich persönlich. Und Christopher dreht die Augen, das verstehe ich überhaupt nicht. So. Und jetzt zurück zu den Dino Riders. Geht's einfach mal zum Thema, richtig, die Dino Riders. Ja, hast du als Kind Dino Riders Spielzeug besessen? Habe ich offensichtlich. Ja, genau, du bist angekommen mit einem, ja, wer ist denn das? Der Stegosaurus, ne? Müsste ich gleich mal ganz kurz nachgucken. Ich guck mal eben nach. Ich musste darüber nachdenken. Ich hatte ja auch relativ viel Spielzeug. Ich wusste aber, dass ich hauptsächlich Masters hatte. Ich habe dann, und Transformers hatte ich viel. Ich habe aber. Genau, der Dimetrodon, den habe ich gerade hier stehen. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass ich vor so gut einem Jahr von meiner Mutter so eine Rümpelkiste bekommen habe. Da steht drauf Autos und Transformer. Dick mit Edding draufgeschrieben. Und da ist ganz viel Plastikspielzeug drin. Und da waren super viele Maskfiguren dabei. Echt? Also so kleine Figürchen nur. Ein Fahrzeug und zwei, drei Transformer waren da drin und so ein komischer Troll mit den bunten Haaren da und sogar eins von Starcom. Mm. Der Footballspieler von den Ghostbusters war drin. Yo. Und tatsächlich war auch der Dimetrodon, hab ich das jetzt richtig gesagt? Ja. War der auch da drin, nackt, also wirklich nur der Dinosaurier. Und Youngstar, die Figur. Und wie ich die so rausgeholt habe aus dieser Rümpelskiste, fiel mir dann ein, ja, ich hatte davon was. Nicht so super viel, aber ich glaube, ich hatte halt diesen Saurier hier, diesen Dimetrodon. Ich hätte noch so einen Flugsaurier, werden wir noch gehabt haben, mein Bruder und ich. Und vielleicht noch so den einen oder anderen kleineren. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass ich die richtig großen Saurier, da kommen wir später auch nochmal drauf, also den Tyrannosaurus Rex zum Beispiel, oder den Brontosaurus, die hatte ich auf jeden Fall nicht, aber so ein paar kleinere Sachen hatte ich. Mhm. Doch, und ich gehe auch mal davon aus, dass sie damals schon vom Trödelmarkt waren. Ah. Also ich glaube nicht, dass sie noch, aber weiß ich nicht mehr genau. Aber ein bisschen was habe ich mitgebracht zum Gucken. Ja, auf jeden Fall. Das war gerade auf jeden Fall so ein kleiner Flashback für mich, als ich die angefasst habe. Sehr, sehr wild. Also gerade so diese Haptik, finde ich, die macht ja sehr viel Nostalgie und Flashback so aus, wenn du damit wirklich gespielt hast. Als ich den Dimetrodon in der Hand hatte, habe ich gedacht, okay, mega krass, den hast du auf jeden Fall besessen. Gerade auch so hier, der hat, man muss sich den vorstellen, der Dimetrodon, der sieht aus wie so ein Varan. Und der hat hinten auf dem Rücken wie so ein Irokesenschnitt. Schild, genau. Also es ist halt einfach Haut und, ja, ich weiß nicht, ob es Knochen oder Knorpel sind, die sich so aufstellen bei ihm. Oder ihr. Ich weiß gar nicht, ob der Tier ein Mädchen ist. Und, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Dinosaurier haben keinen Penis. Wie haben die sich denn fortgepflanzt? Ich habe das letztens gesehen bei Professor Schnauzbart. Kennst du den von Arte? Nee. Lege ich dir wärmstens ans Herz, Professor Schnauzbart. Es gibt so eine Miniserie auf Arte, die heißt Wer nicht fragt, stirbt dumm. Das ist so eine Zeichentrickserie. Aha. Und der Hauptcharakter ist Professor Schnauzbart. Ist das so ein Zeichentrick? Zeichentrick, ja, okay. Und der erklärt halt so verschiedene Themen. Mal ganz wildes Zeug. Also völlig so ein bisschen humoristisch, völlig abgespaced und so. Und auch völliger Unsinnsthemen. Ja. Und da gibt es eine Folge, da wird halt auch erklärt, dass Dinosaurier ähnlich wie Vögel, glaube ich, eine Kloake haben. Also quasi ein Loch, aus dem alles rauskommt. Also quasi Kot, Urin und halt auch eben Sperma etc. Und ich glaube, dass... ich kann jetzt auch brutalen Scheiß erzählen und dann bitte alle, die Ahnung haben von Biologie, mich hier berichtigen oder das später rausschneiden. Ich glaube, das nennt sich Kloakenkuss. Und zwar reiben, glaube ich, zwei erwachsene Dinosaurier ihre Kloakenlöcher dann aneinander. Aha. Um für die Empfängnis. So, also es kann jetzt Scheiß sein. Da habe ich noch nie von gehört. Aber, ist das bei Vögeln auch so? Vögel haben eine Kloake. Ernsthaft? Ja. Da kommt alles raus, ja. Ja, okay, das wusste ich, aber so... Pflanzen sie sich dann auch fort? Ich glaube ja. Boah, Alter. Das ist schon unromantisch, ne? Wir machen uns hier gerade wahrscheinlich richtig zum Affen mit deinem gefährlichen Halbwissen und mit meinem Nichtwissen, was noch schlimmer ist. Aber was ist denn, wenn das jetzt richtig ist? Dann bin ich schon der Boss eigentlich, ne? Dann bist du auf jeden Fall der Bio-Boss. Ja, der Bio-Boss. Ich habe übrigens 3 Punkte geholt im Bio-Abitur. Oh. Prüfung. Das ist ja wirklich... schon ganz gut, ne? Das ist so nett gemeint, aber setzen 6. Wenn jetzt mein alter Bio-Lehrer hört und das richtig ist, dann kann ich im Nachhinein... Richtig. Welle machen. So. Geil. Ja, okay, dann ist das halt so. Dann weiß ich auch nicht. Aber der Dimetrodon, der hat hier auch einfach keine Kloake, keine ersichtliche. Aber er hat auch keinen ersichtlichen Penis. Nicht so wichtig, ja genau. So. Eigentlich wollte ich erklären, wie der aussieht. Leguan mit ihrem Käsenschnitt. Nur weil du ihn jetzt so umgedreht hast und genauso in die Region so gestarrt hast. Ja, weil ich gesagt habe, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Was weiß ich denn? Als ob sie da einen Penis dran gepackt hätten. Ja, also da kann ich ja jetzt eigentlich wieder... Noch nicht mal Ken hat einen Penis. Das stimmt, aber Ken ist auch nicht im Smithsonian Museum gelandet. Ja, das ist wieder ein Funfact, den ich auf Wikipedia gelesen habe zu den Dino Riders. Und zwar, dass die Damen und Herren vom Smithsonian Museum die Dino Riders Figuren vom Realitätsgrad her so beeindruckend fanden, dass die Gussformen nochmal verwendet haben, nachdem die Serie so ausgelaufen war und so weiter. Und da nochmal Spielzeug mitgemacht haben, allerdings natürlich ohne Laserkanonen und Aufsätze und Sattel und Figürchen, sondern nur die reinen Dinosaurier, weil die halt so realistisch waren. Dann haben die im Museum verkauft als Spielzeug für die Kinder, wenn die da irgendwie durchgelaufen sind, fanden halt cool, so, hey, Dinosaurier sind geil. Ja, die dann Dinosaurier. Konnten die Eltern da was kaufen und die sehen tipptopp aus. Ne? Dinosaurier und auch die Säugetiere später aus der Ice Age Edition waren auch mit dabei. Und ich habe das jetzt hier nochmal Smithsonian, für alle, die jetzt da vielleicht sich fragen, wer soll das denn sein, ist eine amerikanische Forschungs- und Bildungseinrichtung mit zahlreichen Museen in den ganzen USA. Also ist schon ein gutes Kompliment an die Macher der Spielzeuge, ne? Ja, aber wirklich, kann man auch nichts gegen sagen. Das ist hammerhart. Ich kann mich tatsächlich noch sehr gut daran erinnern. Ich meine, ich war ein typischer Junge oder ein typisches Kind, der halt natürlich einfach auf Dinosaurier stand. Ja. Dinosaurier sind cool. Jedes Kind findet Dinosaurier cool. Jedes Kind, das sagt, ich finde Dinosaurier doof, ist doof. Und deswegen... Ich hasse solche Kinder. Echt. Dinosaurier sind cool. Und man muss ja auch mal sagen, das war ja auch die große Zeit der Dinosaurier. Also wenn wir die späten 80er und die 90er, wir haben Jurassic Park im Kino, wir haben die Dinos, diese Real-Sitcom aus Dinosauriern. Roseanne mit Dinosauriern quasi. Quasi, genau. Wir haben Astro-Dinos. Wir haben Extreme Dinosaurs, ist auch so eine Serie. Astro-Dinos ist übrigens auch total super. Da kommen so große Dinosaurier in Weltraumanzügen auf die Erde und verbünden sich mit Jugendlichen. Und dann gibt es aber auch noch böse Dinosaurier und die kämpfen dann und so. Mir auch einigermaßen bekannt vor. Dann haben wir in einem Land vor unserer Zeit mit Littlefoot. Ja. Oh. Dann, wie hieß denn das eine nochmal, was ich letztens in die Gruppe da geschickt habe? Hier, es war einmal das Leben. Da gab es doch auch ganz viele Dinosaurier-Folgen zu, ne? Da gab es bestimmt auch ganz viele Dinosaurier. Im Land der Saurier. Ah ja. Fand ich auch super. Ne? Und Dinosaurier waren zu der Zeit auf jeden Fall mega en vogue unter Kindern. Und all sowas. Ne? Also das war schon so ein Ding. Das ist ein bisschen abgeflaut so, ne? Ja. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie heutzutage so Fernsehserien für Kinder oder Spielzeug mit Dinosauriern. Ich hatte auch einfach so viele Dinosaurier, also so normale. Ja, einfach so Gummisaurier oder so Spielzeug halt, ne? Ja, genau. Genau. Ja, gut, also Dinosaurier-Figur hast du jetzt gerade in der Hand und du hattest auf jeden Fall, hast du ja gerade erzählt, relativ viel davon und hast jetzt so, wie du die Figur so berührt hast, gemerkt, da war was. Im ersten Moment, du hast mir die in die Hand gedrückt und ich habe gedacht, das ist aber kein Dino Rider. Und dann hast du gedacht, doch, das ist 100%ig ein Dino Rider. Und dann hast du mir den Youngstar gegeben, die Figur, und dann habe ich gedacht, jo, alles klar, muss so gewesen sein. Dann hab ich haben ihn gerade auch erkannt, ne? Genau, richtig, ich habe auch nochmal auf dem Werbe Flyer, den es damals irgendwie auch überall zu gucken gab, irgendwie, ne, als Kind. Dann hast du dir, was weiß ich, irgendein Spielzeug gekauft, dann war da ein Werbeflyer vorbei für anderes Spielzeug. Kaufen Sie mehr. Genau. Und da ist der Dimetrodon hier auch dabei gewesen. Mir kam es halt dann in dem Moment bekannt vor, wo hier hinter dem linken Hinterlauf, da ist am Schwanzansatz ein Knopf, da kannst du quasi, wenn du den am Schwanz in der Hand hältst, und dann kannst du drücken und dann macht er den Mund auf und zu. Sehr cool. Und da habe ich gerade auch gedacht, yo, das kennst du. Und ja, also auch bei der Recherche, wie gesagt, die Bilder, die ich mir angeguckt habe von irgendwelchen Spielzeugen, ich glaube, da stand schon einiges bei mir zu Hause rum. Also ich weiß nicht, ob ich den krassen Tyrannosaurus hatte mit dem Krulos. Ja, aber ich will den haben. Der ist mega geil. Aber ich bin mir fast sicher, ich hatte den Diplodocus mit Queststar. Der so links und rechts so, ja, wie so Kapseln oder Tanks hatte, genau. Ich glaube, den Torosaurus hier, was hatte ich, glaube ich, nicht. Was ist denn der Brontosaurus? Was aber den Deinonychus hatte ich, glaube ich, den Deinonychus. Die hatte ich auch, die Falle. Genau, den Pteranodon, den hatte ich, glaube ich, auch, diese Falle, richtig. Und den Pterodactyl hatte ich auch. Den Ankylosaurus hatte ich auch mit dem Antor. Ah, nee, gar nicht, mit Sting. Oh, Sting war dabei, ja. Gute Musik gemacht. Meinst du, Rod Stewart und Brian Epps auch noch dabei? Ja, der Questar, der sieht ein bisschen aus wie Rod Stewart. und ich weiß nicht so genau. Es gibt einen Triceratops und den noch einen Deinonychus und einen Monoclonius und einen Styracosaurus. Und dann gibt es bei den Bösen gibt es einen Stegosaurus und, ah nee, gar nicht, der gehört auch zu den Dino Riders. Ein Brontosaurus noch. Die ja. Bösen, die haben hier so einen Kentosalirus. Mein Gott, die Namen. Und so weiter und so fort. Unglaublich viel Krams. Also für alle, die sich jetzt irgendwie noch gar kein Bild drunter vorstellen können. Wir haben jetzt irgendwie schon total viel gelabert und haben aber eigentlich schon wieder viel vorausgesetzt. Wir sollten mal ganz kurz erklären, worum geht es bei den Dino Riders? Also die Dino Riders sind eine Spielzeugserie von Tyco, glaube ich, wenn ich mich da nicht vertue. Und zu dieser Spielzeugserie ist auch eine Zeichentrickserie produziert worden. Und die Handlung ist im Grunde folgende. Wir haben das friedliebende Volk der Valorianer, die in ihrer Heimat leben. Denen geht es da richtig gut. Planet Veloria. Ja, genau. Denen geht es da richtig gut. Und die sind, glaube ich, auch telepathisch begabt und sehr friedliebend. Die leben auf ihrem Planeten und denen geht es gut. Und dann kommen die Rulons und greifen die an. Und die Rulons sind ja so eine außerirdische Rasse. Der Chef ist, weiß ich nicht, Krulos, ich weiß nicht, was Krulos, der sie sagen in einer Folge, er ist ein Ochsenfrosch. Ja, er sieht auch aus wie so eine Kröte. Sieht aus wie eine oder so. Kröte. Ja, genau. Auf jeden Fall ist das eine Rasse bestehend aus humanoiden, also aus humanoiden Gestalten, ja, menschliche Körper. Und die Köpfe sind entweder Ameise, Hammerhai, Kobra, oder Insekten, Echse oder genau, so, genau. Ne? Und die greifen die auf jeden Fall an und erobern den Planeten. Und der Chef der Velorianer, der Questar, ja. Der bemannt dann ein Raumschiff mit 400 Menschen und die flüchten dann vor den Raumschiffen der Rulons. Und die haben so einen speziellen Kristall da an Bord und so ein, gleichzeitig ist das ganze Raumschiff auch eine Zeitmaschine und so. Und sie flüchten sich dann irgendwie relativ ungewollt auf die prähistorische Erde, auf unseren Planet, auf die Erde. Und die Rulons werden aber mitgezogen, weil die gerade einen Traktorstahl auf die abgefeuert haben. So. Und dann landen die da bei den Dinosauriern. Und da ist jetzt ganz viel Getalke für wenig Inhalt eigentlich. Im Grunde geht es darum, gute Menschen, böse Außerirdische landen durch Zufall auf der Erde, allerdings in dieser Dinosaurierzeit, bekriegen sich da und holen sich die Dinosaurier auf ihre Seite als Waffen. Das ist eigentlich die Handlung. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Aber wie gesagt, nur eine Schlacht. Der Krieg geht weiter. Und diesen Krieg werden wir gewinnen. Denn von jetzt an, meine Freunde, sind wir keine Valorianer mehr. Wir sind Dino Riders. Genau, und die Dino Riders, beziehungsweise die Valorianer, die werden dann zu den Dino Riders, weil die genau. Dann die Dinos halt dann mit ihrer Telepathiefähigkeit, die ja besitzen, quasi sich mit denen anfreunden. Und ja, die bemannen die dann halt tatsächlich auch mit so Satteln und Laserkanonen und hast nicht gesehen. Dann bauen die sich da irgendwie ihre Festung auf, um sich vor den Ruloniern zu, oder vor den Rulons zu beschützen. Und die Rulons, die haben halt keine telepathischen Fähigkeiten, die haben stattdessen so wie so Helme, die den Dinos aufziehen. Und da manipulieren die dann quasi mental mit. Und zwingen die dann dazu, das zu machen, was die wollen. Nämlich die Velorianer angreifen. Ja, in der Serie heißt es, also auf Englisch heißt es irgendwie Cerebral Control Unit oder so. Also irgendwas auf jeden Fall. So, oder Brainboxen ist, glaube ich, auch mal die Rede. Stimmt, sagen die auch also mal. Also irgendwie so Helme, die dann, wo sie dann wie so eine Gehirnwäsche mit den Dinosauriern machen. Richtig, und dann machen die, genau. Was die wollen. So, ja. Und dann ballern die halt auch irgendwie, klatschen die auch komplett voll mit Laserkanonen und allem drum und dran. Und dann kommt der Krulos halt irgendwie auf die Idee, so, jetzt greifen wir heute mal wieder die Dino Riders an. Und dann schnapp ich mir von denen den Continuums Transmitterkristall. Das ist irgendwie so ein bisschen so der, habt ihr ja gerade im Intro schon gehört, irgendwie da geht es irgendwie darum, der immer wenn der Krullos ankommt, dann geht es immer um diesen Kristall. Und in einer Folge hat er gedacht, er hat den Kristall, und dann haben die da irgendwie nur so einen, was weiß ich, so einen Quarzstein hingestellt. Und in der nächsten Folge will er den haben und kriegt den auch, und dann holen sie sich den zurück und so weiter und so fort. Und damit meint er dann irgendwie den Krieg gegen die Velorianer zu gewinnen, gegen die armen Dino Rider, die eigentlich ein extrem friedliebendes Volk sind. Ja. Und da, also jetzt mal ganz kurz, um abzuschließen, darum geht es auch, ne? Die einen haben Dinosaurier, die irgendwie bemounten mit irgendwelchen Kanonen, und die anderen haben Dinosaurier, die irgendwie vollladen mit irgendwelchen Kanonen, und dann kämpfen die halt. Genau. So, in der Regel, weil es halt eine Kinderserie ist, ist halt friedlich, ne? Da stirbt erstmal keiner, da stirbt auch kein Dinosaurier. Nee. Und da geht es auch darum, dass die halt, ne, das ist ja sowieso in den ganzen Serien, weil die ballern die ganze Zeit mit Laserkanonen, so mega gefährlich, und keiner stirbt. Und dann geht es im Prinzip darum, die Bösen greifen die Guten an, und die Guten wehren sich und genau. Gewinnen meistens. Und naja, war halt auch nur 14 Folgen lang. Genau. Irgendwann passiert da auch nicht mehr viel. Und es ist auch insgesamt in der ganzen Serie nicht ganz so viel passiert. Du hast gesagt, in einer Folge war mal kurz Spannung, ja. Und dann doch wieder nicht. Ne? Ja, ganz zuletzt. Also ich sag mal, die Rulons, hast du ja gerade auch schon gesagt, sie machen es halt gewalttätig, die Dinosaurier unterjochen. Ne, mit dieser Kappe, die Guten machen es, wollen so befreundet sein mit denen. Und wir haben halt eigentlich in der Serie auch immer wieder so die gleichen Themen, die man auch jetzt bei He-Man zum Beispiel mal hat. Also es gibt eine Folge, wo einer von den Guten, ich glaube es ist Youngstar, so ein bisschen eigenbrötlerisch wirkt und so sehr riskante Manöver fliegt mit seinem Flugsaurier. Und am Ende der Folge lernen wir dann, dass wir ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Und es gibt eine Folge, wo einer von den Guten das Gefühl hat, nicht so gesehen zu sein und alleine zu sein und nichts beitragen zu können. Das ist die Folge, wo er die Spiegel da gießt. Mm, ganz genau. Und am Ende kommt dann nochmal einer und sagt, oh, alle sind wichtig fürs Team. Und du hast deinen Beitrag geleistet, genau. Und du hast mitgeholfen, naja. die Tiere zu retten und so. Und naja. Es gibt eine Folge, wo irgendwie die Rolons wo irgendwie so Giftabfall entsteht, den die einfach so in die Sehnen der Dinosaurier so weiterleiten. Und auch da sollen wir wahrscheinlich irgendwie lernen, macht die Umwelt nicht schmutzig. Aber so grundsätzlich finde ich, von den ganzen Serien, die man so gucken kann, finde ich die schon echt schwach. Ich finde, da ist viel Potenzial verschenkt worden, weil die ganzen Charaktere auch überhaupt gar keine Tiefe haben. Nee, die sind halt irre stereotypisch. Ne? Du hast der Youngster ist halt der Junge, da kann sich dann jeder Gucker sozusagen mit identifizieren, weil der so in etwa das Alter hat von den Jungs und Mädchen, meinetwegen, die halt damals Dino Riders geguckt haben und von den Vermarktern und Marketingleuten halt auch als Zielgruppe angesehen wurden, das Spielzeug dann im Endeffekt zu kaufen oder gekauft haben zu wollen. Und da ist es einfach so, dass die so eine erwachsene Heldenfigur haben, das ist so ein bisschen so der Prince Adam, sag ich mal. Der Questar, dann hast du den Älteren, wie so einen Stammesältesten, der ist irgendwie so ein blinder alter Mann. Habe ich das richtig gehört? Heißt der nicht Argus? Ja, könnte sein. Mhm. Und er ist irgendwie auch der Onkel von der Serena. Und die Serena, die ist auch, die ist nicht nur telepathisch unterwegs, sondern die ist auch Heilerin sozusagen. So eine richtig klassische Rollenverteilung einfach. In Gunner haben wir noch den älteren. Gunner und Tank, das ist irgendwie so ein Duo, die machen, ne? Genau, das sind so die Macher und die sind kämpferisch irgendwie so unterwegs auf jeden Fall. Ja, du hast da alle, ne? Das ist der eine von denen, der ist quasi Man at Arms, ne? Und ja, aber besonders tief gehen die trotzdem nicht in die Rolle. Nee, überhaupt nicht. Und schlimmer finde ich es eigentlich noch bei den Rulons, weil da hast du halt den Anführer, Krolos, ne, der ja halt diese Echse, dieser Frosch in diesem Raumanzug ist. Und dann hast du halt den Hammerhead, also den Hammerhai, und du hast den, ich weiß gar nicht, ob es ist Antor, die Ameise. Ja. Antor. Und du hast Rasp, glaube ich, die Kobra. Ja, genau, diesen Echsenmensch. In der Folge sagt er auch irgendwie meine Vipern, obwohl es, glaube ich, also sind offensichtlich Kobras. Die sind halt alle gleich. Das sind alles Bösewichte. Und jeder will an die Macht. Wollen die alle an die Macht? Die sind quasi, jetzt mal um an die Brücke zu den Transformers zu schalten, die sind alle Starscream. Die wollen alle den Leader irgendwie stürzen. Da ist keiner loyal. Die sind alle gleich, nur mit einem anderen Kopf drauf. Ja. Ne? Und dann haben die ja noch ihre Soldaten. Also so erkläre ich mir das auch, mit den Rudern. Also das scheint genau. ein Multikulti-Volk zu sein aus eben Ameisenmenschen, Hammerhai-Kopfmenschen, Echsenmenschen und halt dem einen Froschtypen. Ameisenkopfmenschen, angeführt von dem ungefährlichsten aller dieser Tiere, nämlich vom Frosch. So. Ja. So, genau. Und dann bekriegen die sich über 14 Folgen. Und genau eine Folge, da hat man so kurz das Gefühl, die wird spannend. Das ist die 12. Folge, weil 12 und 13 sind auch To-Be-Continued-Folgen. Da hat Kolos wohl so einen ganz geheimen Plan, gemeinen Plan wohl so ausgearbeitet, der also Questar als Verräter irgendwie in das Licht eines Verräters rückt, sag ich mal. Und da denkt man dann schon, oh, das ist aber spannend. Aber dann in der nächsten Folge macht Questar einfach sein Ding weiter und ist gut. Und dann sagen die, ach, wir haben uns voll getäuscht. Du bist klar, bist immer noch unser Dude so. Und damit ist das dann auch verpufft so. Also da ist zwar ein bisschen künstlich Spannung aufgebaut worden, aber so richtig irgendwie nicht. Die einzig richtig spannende Folge war, fand ich eigentlich The Death of Krulos, glaube ich. Ich glaube, es ist Folge 9, weil da stürzt er irgendwie relativ ungünstig, zerschlägt sich seinen Helm und da ist halt auch Wasser drin. Er ist ja der Frosch und er braucht irgendwie in seinem Helm Wasser. Warum der Hammerhai das jetzt nicht braucht, weiß ich nicht. Oder der komische Manta-Rochen, ja, der genau. jetzt auch noch gibt, weiß ich nicht. Und er ist also wirklich kurz davor zu sterben. So, das haben sie ganz, ganz gut gemacht. Das ist also ein etwas düsterer Moment in der Serie. Ja, aber vor allen Dingen, das geht ja dann noch weiter. Die Serena, die Heilerin von den Dino Riders, die ist ja dann, die wird gern gefangen genommen. Und dann wacht sie irgendwie da auf, kriegt da durch so ein, aus ihrer Zelle irgendwie aus so einem Luftschacht irgendwie raus. Durch die Gegend und kommt dann halt irgendwo in einem Raum aus, wo sie dann den Krulos liegen sieht im Sterben liegend. Genau. Und dann geht sie halt hin und sagt, dich rette ich nicht, denn du bist ja böse. Genau. Und dann ist sie im Begriff rauszugehen und er hebt so seine Hand und sagt, Hilfe, Hilfe, Hilfe, bitte hilf mir oder so. Mhm. Und dann kommt sie zurück und sagt, okay, ich kann dich hier nicht sterben lassen. Nein. Auch wenn du ein Fiesling bist, aber meine Heilungskräfte, die sind da, um Gutes zu tun, also rette ich dich. Es ist hier. Und zwar ganz in der Nähe. Ich hab's gewusst. Krulos, das darf doch nicht wahr sein. Er liegt im Sterben. Es waren seine Schmerzen, die ich gespürt habe. Ich helfe ihm nicht. Ich setze meine heilenden Kräfte doch nicht bei diesem Monster ein. Hilf mir. Oh, bitte. Ich, eine von den Dino Riders, soll dir helfen? Aber mir wurde die Gabe zu heilen geschenkt, damit ich allen Lebewesen, die in Not geraten sind, helfen kann. Und sogar ein Ungeheuer wie du hat das Recht zu leben. Ich werde meine Energie auf dich übertragen. Sie wird deine Wunden heilen, das kann ich dir versprechen, Krulos. Dann rettet sie ihn und im Endeffekt, es ist da jetzt nicht irgendwie so ein kathartischer Moment, wo er merkt irgendwie, ja hey, ihr seid ja gut zu uns und das hättest du ja gar nicht machen sollen und vielleicht sollte ich auch mal gut sein. Aber im Endeffekt kommt es dann zu einer Situation, wo er sie dann durch die Gegend irgendwie schleppt auf die Schulter und dann kommen die Dino Riders und sagen, hey, lass die Serena frei. Und dann sagt er, ja, nö. Und dann sagt der Questar, ja, aber du willst doch eigentlich nur mich haben. Und dann sagt er, ja, ist gut. Und schmeißt sie so dahin so. Nee, er stellt sie quasi wirklich so normal ab und dann kommt der Onkel oder der Questar. Aber trotzdem gekämpft halt, ne? Ja, ja, die kämpft natürlich dann trotzdem. Folge 7 ist das übrigens. Also viel gelernt hat er nicht. Ne? Folge 7 ist das. Ja. Ja, genau, so geht's halt einfach irgendwie. Du hast das ja gerade auch schon mal schön zusammengefasst. Also auch was so den Aufbau der einzelnen Folgen angeht, der ist ja eigentlich immer gleich. Ja. Du hast gerade schon gesagt, die sind immer, also die Dino Riders, die sind immer am Bauen. Ja, also es ist ja, die werden ja in der ersten Folge entscheiden sie sich ja, wir werden Dino Riders, ne? Und sagen dann auch zu einem Dinosaurier, du bist jetzt auch ein Dino Rider. Ja. Wo sie denken, nein, du bist ja Dino, aber du bist ja nicht der Dino Rider. Sagt er zu dem Pferd auch nicht, du bist jetzt ein Jockey oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall. Pferdejockey hätte man dann sagen müssen eigentlich. Ja, auf jeden Fall bauen die ja die ganze Zeit. Also die haben ja, sind da abgestürzt, ne? Und haben trotzdem die Fähigkeit, sofort, also ab Tag 1, übelste Laserpistolen zu bauen. Ja, ja, da auch Metall und Silber und alles, die da am Abbauen und so. Ja, ja. Als ob die auch irgendwie alle ihre Werkzeuge, ja, wer weiß, was die da in ihrem Raumschiff haben. Ja, wer weiß, vielleicht kann man sich so erklären, dass sie auch den Metall des Raumschiffes nehmen. Das muss ja auch irgendwie eine Energiequelle haben. Ich glaube eher, das Raumschiff ist so die Homebase und die bauen sich drumherum einfach so ein Fort. So sah halt für mich aus. Aber das dauert irgendwie nicht 5 Minuten, da hat der erste Dinosaurier schon Laserpistolen am Rücken. Und dann haben die natürlich auch noch ganz viele andere Gadgets für die Dinosaurier. Ne? So Umhängeklamotten, dann werden die Brontosaurier plötzlich zum Kran. Ja, so Flaschenzug. So Flaschenzug. Ja, ja. Dann haben die für die etwas tieferen, kleineren Dinosaurier, haben die so Gefäße, da können dann so Teer rein, da hat man wie so ein Lastwagen, können die beladen werden. Ja, wie so ein Packesel, der so links und rechts in 2 Eimer schleppt und oder so. Und so Körbe für die Flugsaurier, wo auch so, dann der eine stimmt, sammelt dann mit den Obst. So Körbe, Obst so, und Steine und so. Ne, und so ein bisschen wie bei den Feuersteins. Ja, ja, immer, richtig. Wo aus der Fernbedienung immer dieser kleine Vogel, dieser prähistorische Vogel rauskam, der dann zum Fernseher geflogen ist. Jo. Und auf, oder der Staubsauger. Boah, brillant. Ey, können wir bitte auch mal eine Flintstones-Folge gerne machen? Ey, oder die Wahnsinn. Beiden Elefanten. Der eine war Heißwasser, der andere war Kaltwasser. Für die Spüle. Wo du nur die Rüssel so gesehen hast. Boah, ja, okay? Mein also, Gott. Ich bin nicht weit davon entfernt, ne? So, die haben die auf jeden Fall da voll, ich meine, sind halt ihre Freunde, aber so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen Sklaventum sehe ich da schon. Ja, sicher, irgendwie schon, aber bei den Flintstones, da sprechen die ja eh auch die ganze Zeit, ja. Ne? Da heißt die Dinosaurier, die sind ja auch einfach nur so, als ob die da so einen Job machen würden. Ja, so, genau. Hey Harry, hast du noch irgendwie warmes Wasser übrig, ja, weiß ich, ne? Genau. Und bei den Dino Riders ist es halt so, dass die dann einfach über ihre Telepathie-Amulette, die haben ja so Amulette um. Mhm. Und immer wenn die mit denen telepathisch kommunizieren, fassen die sich mit der Hand ans Amulett und dann genau glüht das so. Ne? Als ob die das dafür bräuchten, keine Ahnung. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Nee, was ich sagen wollte, ist halt, die sprechen mit denen und die helfen denen halt aus Freundschaft. Ne? Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das Ding, ne? Der Flaschenzug. Der Flaschenzug Brontosaurus. Ne? Können die ein Foto dann irgendwie posten. Sagen wir mal. Der sieht doch fast so aus wie der Kran-Brontosaurus, wo der Fred Feuerstein in der ersten Szene im Intro runterrutscht. Ja, wo der arbeitet. Als er Feierabend drauf, hat, oder? Ja. Jetzt mal im Ernst. Ja. Nur halt so ein bisschen moderner. Ist schon so, ja. Naja, gut. Ja, wie dem auch sei. Also, jetzt haben wir ziemlich lange darüber geredet, dass da eigentlich kaum was passiert. Da passiert und fast dass auch die Dialoge sind wahnsinnig flach. Ich spiele hier mal ganz kurz irgendwie einen ein, weil das ist unglaublich, wie flach die Dialoge sind. Da passiert auch nichts. Geht so ein bisschen in die He-Man-Richtung, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ist halt auch eine amerikanische Produktion. Nun, Lads, was ist das für ein Gefühl, ein Held zu sein? Hä? Die Torosaurus-Mutter hat uns die Herde geschickt, weil du ihren Kleinen gerettet hast. Aber ich habe ihn doch gar nicht gerettet. Das sind Gunner und Tag gewesen. Wir haben es zusammen geschafft, Lad. Wir sind doch ein Team. Darin liegt unsere Stärke. Kolos hat eine große Schwäche. Er denkt immer nur an sich selbst. Ja, aber das nächste Mal, wenn Krullos hier auftaucht, dann, tja, dann wird er auch an uns denken. Ja, flache Dialoge. Also viel passiert auf jeden Fall nicht. Nee. Jetzt haben wir natürlich da trotzdem wieder so eine klassische 80er-Jahre-Serien-Ästhetik. Da passiert nicht viel, da kämpfen die Guten gegen die Bösen. Das ist ja wirklich, das ist bei Saber Rider so, das ist bei He-Man so, das ist bei Mask so, das ist bei Transformers so. Hast, bei der einen Serie hast du ein bisschen mehr Tiefe, bei der anderen ein bisschen weniger, bei der einen Serie hast du ein bisschen mehr Charaktere, wo dann einfach auch ein bisschen mehr passieren kann. Wo man ja auch sagen muss, wie sollen sich in 14 Folgen Charaktere entfalten oder neue hinzukommen. Und ja, tiefgründig werden, auch schwierig, ne? Ja, stimmt. Vor allem bei dem Tempo, was da vorgelegt wird. Ja, richtig, da ist halt, ne? Aber gut, was ja trotzdem Sache ist, sind die ganzen Moralen, die wir nun mal auch von den Serien halt kennen. Das heißt, es werden Moralen und Werte werden da einfach vermittelt. Und ja, dadurch, dass einfach diese Dinosaurier da so eine große Rolle spielen, hast du halt auch so ein bisschen von den Villorianern ausgehend so ein Tierschutzgedanken eigentlich so mit da, so drin. Ne? Also es gibt auch halt so eine Szene, können wir jetzt auch gleich mal kurz einspielen, wo die Serena sagt, ich kann keinem hilflosen Tier nicht zu Hilfe kommen, quasi. Zuerst schien es ihm ganz gut zu gehen, aber dann ist er... Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen. Kolos hat die Tiere auf dem Gewissen, weil er immer stärkere Manipulatoren baut. Meine Bioenergie ist fast erschöpft. Ich muss mich beeilen, wenn ich ihm noch helfen will. Nein, Serena, so kurz hintereinander darfst du keine 2 Energietransfers vornehmen. Das kann dein Tod sein. Ich kann nicht einfach zusehen, wie ein hilfloses Tier stirbt. Ich muss es einfach tun. Wie du meinst. Er kommt zu sich. Du hast ihn gerettet, Serena. Also ob dieser Tierschutzgedanke da eingeplant war, Das ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich habe letztens eine Doku über die Zeichentrickserie Masters of the Universe gesehen und da hat irgendeiner gesagt von den Serienmachern, die haben zum Beispiel diese Moral am Ende, ganz oft kommt ja noch einer von den Zeichentrickfiguren dann ins Bild und erzählt nochmal was. Das haben sie halt nur reingenommen, damit die Eltern zufrieden sind, weil ansonsten in der Serie einfach zu viel Gewalt ist. Und um die zu besänftigen, haben sie am Ende einfach nochmal irgendwie, keine Ahnung, Man in Arms kommen lassen und der hat dann gesagt, hört immer auf eure Eltern, passt in der Schule auf, nehmt keine Drogen. Also ich sag mal, der Grundgedanke dieser Serie ist auf jeden Fall Spielzeuge verkaufen. Ich wollte gerade sagen, der Grundgedanke ist halt Kohle machen. Ne? Und dieser Tierschutzgedanke, den sehe ich da auch, aber ich glaube, den siehst du, den sehe ich, aber den sehen, glaube ich, die an. Den haben die Macher auch nicht gesehen. Zumindest haben die den nicht mit eingebaut. Die haben den da schon bewusst mit eingebaut, weil es einfach zur Serie passt, denn die Veloreaner sind die Guten und die gehen mit den Dino Riders gut um und die sind mit denen befreundet und die helfen denen und so weiter. Aber die haben das jetzt nicht gemacht, um irgendwie so die vegane Übertierschutzserie zu machen. Nein, das war jetzt einfach nicht der Grundgedanke. Nein. Aber das ist ja auch die Thematik, um die sich alle Serien dieser Zeit, fast alle Serien drehen. Ja, klar. So. Ja, gut, also wir haben noch eine Moral und Werte und Normen kriegen wir vermittelt. Ja, sicher. Also im Endeffekt hast du das ja in jeder Serie, ob das jetzt Mr. T ist oder He-Man oder Captain Planet. Ja, Captain Planet war aber eine andere Nummer noch. Ja, klar, also der Captain war halt Planet einfach, fand ich noch deutlicher. Dieser, Captain Planet war ja auch im Prinzip Captain Moral. Also dieser Naturschutzgedanke. Ja. Und auch, der, da, also das fand ich schon. Da war es halt Grundgedanke. Da ging es am Intro schon los. Genau. So. Ja. Ne? Captain Planet müssen wir auch mal eine Folge machen. Ansonsten aber halt Freundschaft, Zusammenhalt und Gewaltlosigkeit und so. Teamgeist auch, ne? Teamgeist. Also, wie gesagt, die vermitteln schon die richtigen Werte, klar. Das ist schon gut. Aber wie gesagt, es ist halt trotzdem eine Kommerzserie und so. Auf der anderen Seite, jetzt können wir mal ganz kurz drauf eingehen, auf der anderen Seite ist ja auch, ne, wir haben ja uns hier so ein paar Samples ausgesucht, die wir einstreuen wollen aus der Serie. Jetzt haben wir ja gehört, hier der Krulos ist da ja also der Diktator irgendwie und der Anführer und der leitet da seine Untertanen irgendwie durch die Gegend und befiehlt die halt auch irgendwie die ganze Zeit. Aber das ist ja auch schon, das hat ja schon irgendwie so einen faschistoiden Grundgedanken, ne? Also in der einen Szene, wo er sagt irgendwie, stell dich gleich an die Wand. Hammerhead, wenn du dich nochmal weigerst, meine Befehle auszuführen, werde ich dich an die Wand stellen, hast du verstanden? Meins, großer Krulos. Das finde ich schon ganz schön daneben und auch richtig heftig für eine Kinderserie. Ja, ja. Das, also das. Man sieht nichts, das wird nur gesagt. Das haben die dem vielleicht auch in Deutsch irgendwie so in den Mund gelegt. Ich weiß gar nicht, was er in der englischen Folge dann da sagt, aber das ist schon. Boah. Ja, er sagt auch: Questa, hast du dich irgendwie von einfältigen Soldaten fangen lassen und meint damit seine untergeordneten Soldaten und was sagt er denn noch? Sagt er nicht auch noch sowas ähnliches noch wie an die Wand stellen? Also irgendwie so eine Drohung, wenn du nochmal Mist machst, Hammerhead, dann bist du einen Kopf kürzer. Also der ist schon relativ aggro auch die ganze Zeit. Ne? Du hast ja, also Kopf kürzer kannst du ja auch mal sagen. Das sagt er irgendwie Skeletor und das war aber was anderes. Schredder sagen sowas auch, aber an die Wand stellen, das ist ja wirklich schon Exekutionskommando. Ne? Ja, das war krass. Ne? Ja. Also das habe ich auch so empfunden. Das sind dann so einzelne, wenn du das heute mit Ü30 dann guckst, ne? Ja, ja. Dann sind das so einzelne Zeilen. Das habe ich bei manchen anderen Serien auch. Ich habe ja schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass Shredder auch manchmal solche Sachen sagt, wo du denkst, das hat er doch jetzt nicht. Ja. Ne? So, mein Liebling ist ja immer noch, wie er zu Bebop oder Roxy sagt, du Produkt einer mitternächtlichen Tanzpause. Wo du denkst, ey, was ist das denn, ne? Oder wie die Turtles den Rattenkönig treffen und sagen, was bist du denn für ein Spasti? So, das kannst du doch nicht sagen. Oder Spasti oder Mongo sagen die. Das kannst du nicht sagen in einer Kinderserie. Und so, ne? Ja, aber also, damals war halt PC auch nicht so groß geschrieben. Null, ne? Also, aber du hast ja gerade schon mal richtig gesagt, Krulos ist natürlich auch vor allem, hast du mir ja gerade vorgespielt, in der englischen Originalfassung hat er einfach auch eine mega aggressive Stimme irgendwie, also der Größe, ja, da ein zurecht. Ja, ne? Ich hätte mich in Grund und Boden gegruselt als Kind, hätte ich das auf Englisch geguckt. Auf Deutsch klingt ja schon irgendwie fies und düster und so und weiter, ne? Und der sieht ja auch irgendwie, ich meine, der sieht nicht wahnsinnig furchtbar aus. Nein, der sieht aus wie ein Frosch in einem Raumanzug. Ja, genau. Sieht eher ein bisschen guckt halt böse. Aber ja, genau. Der hat Muckis auch. Der hat Muckis. Also er hat vielleicht einfach nur einen muskulös ausstaffierten Weltraumanzug, weiß wie ich Batman nicht. So ein bisschen. Ja, genau. So ein Muckianzug. Mit Muckel, richtig, so Einlagen, so Schulterpads irgendwie. Das war in den 80ern ja auch viel. Ja, klar, stimmt. In den 80ern und 90ern war ja mega, viel mit Schulterpolster. Schulterpolster. Ja. Nee, aber du hast recht, ich habe dir gerade vorgespielt, dass der Krulos auf amerikanisch sozusagen viel, viel düsterer klingt. Ich spiele mal kurz was ein, denn der klingt ohne Flachs. Der klingt wie ein Death-Metal-Sänger. What do we do with the young Dino Rider, Lord Krulos? Guard him, Antor, and make sure he doesn't escape. Mega krass, oder? Und wie der sich dann auch kaputt lacht, finde ich super heftig. Aber bist du neidisch, oder? Du als alter Metaller mit Metalband und so, wenn du so eine Stimme gehabt hättest, dann wärst du... Ich hätte ihn engagiert. Dann, ja, oder du selber, dann wärst du heute weit vorne, ne? Vielleicht. Als Sänger. Mich würde mal interessieren, habe ich jetzt nicht recherchiert, wer das war. Ich habe irgendwie keine Synchronstimmen rausgefunden. War das eher ein Metal-Sänger? Wer weiß, ja, keine Ahnung. Wilde Nummer. Aber ich glaube, ja, im Endeffekt ist es das halt so. Ach so, ja, tatsächlich ist der Krulos an einer Stelle, rastet der halt so dermaßen aus, auch auf Englisch. Da sagt er irgendwie, I will destroy you. Ist mal wieder sauer, dass irgendwie sein Plan nicht aufgegangen ist und dass Questa ihm da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Auch hier einmal kurz ein Spieler, der klingt, also da klingt er nicht irgendwie, als wenn er in einer Death Metal Band grölen würde, sondern als wenn er so auf dem Höhepunkt des Songs so Angel of Death mäßig irgendwie so ein Tomaraya Schrei irgendwie raushaut und einfach super, super markerschütternd I will destroy you sagt. Das könntest du auch echt, also wenigstens für ein Intro von einer Death Metal Platte verwenden. Hier einmal kurz einspielen. I will return Questa and I will destroy you. I will destroy you. Super krass. Für unsere Death Metal Band, die Death Killers, die ja noch. Stimmt, zu die gründen steht noch ist, aus. Ja, richtig. Noch zu gründen ist. Die Death Killers. Da müssen wir den Synchronsprecher vom Original. Oder vielleicht wird es auch eine Elektro-Geschichte, eine düstere. Ja, aber irgendwas wird's. Auch geil. So, genau. Ja, und jetzt haben wir, hast du ja gerade gesagt, wenn die da wieder Quatsch gemacht haben, wenn der Hammerhead wieder was versaut hat, das tun die auch die ganze Zeit. Ne? Also, das ist auch so dieses typische Setting in so einer Spät-80er, Anfang 90er Zeichentrickserie. Ne? Du hast irgendwie einen relativ intelligenten Führer und der ist irgendwie umgeben von Idioten, die Pläne nicht so richtig ausführen, ne? Ob das jetzt der Skeletor ist mit seinen Leuten oder der Shredder mit Bebop und Rocksteady oder er jetzt mit Hammerhead und den anderen Kollegen, die sich eigentlich nur um seine Nachfolge irgendwie zanken und gucken, wer ist jetzt irgendwie am nächsten zu Krulos. Also so, das kennt man ja auch aus vielen Serien, ne? Ja. Ja. Also damit haben wir die Serie eigentlich schon ganz gut abgefrühstückt. Weißt du, was ich cool fand beim Gucken der Serie? Dass das ja offensichtlich original so aus dem Fernseher aufgenommen ist. Und was ich schon mal super gut fand, ist, dass das alte RTL Plus-Symbol oben auftaucht. So, dass das auch nochmal so ein Kindheits-Flashback irgendwie. Und dann gibt es ja einmal eine Folge, wo dann mittendrin so eine kurze Pause ist. Oder ist es am Ende? Weiß ich nicht. Ja, am Ende, ja. Da kommt ja Mareike Amados Stimme und sie erzählt nochmal, wie cool das Reiten auf Dinosaurier ist. Und dass Donnerstag um 20.15 Uhr die Mini-Playback-Show wieder losgeht. Ein toller Spaß, Reiten auf den Dinosauriern. Ein Riesenspaß verspreche ich euch, auch für Donnerstag um 19:45 Uhr. Dann bin ich wieder mit meiner Mini-Playback-Show hier im Programm von RTL Plus. Und gleich nach Root Dogg und seiner Bande verrate ich euch, wer alles dabei sein wird. Also tschüss, bis gleich, sagt Mareike. Und ansonsten ist am Ende der Serien auch viel so ein Sprecher, der nochmal sagt, heute hier der verrückte Zeichentrick-Samstag und um 13.15 Uhr kommen die Ninja Turtles und so. Ja. Und da fiel mir erstmal wieder auf, wie viele coole Sachen auf RTL Plus den ganzen Samstag eigentlich liefen. Und wenn ich heute aufstehe am Wochenende, da läuft nichts. Und muss nicht arbeiten am Wochenende und mach RTL an, da kommt morgens schon so Verdachtsfälle, verklag mich doch und so ein Proleten. So gestellte Pseudo-Realitäten-Shows. Ja, ganz genau. So ist nur noch Prollfernsehen. Prollfernsehen. Oder halt so doofe Serien, so doofe Kinderserien auf Kika, so wo du so denkst, so irgendwie so, weiß ich nicht, so für so ganz kleine Kinder. Weißt du, so ganz doof animierte, ganz blöd Serien. Ja, also richtig geile Action-Zeichentrickserien gibt's gar nicht. Diese klassischen 80er Jahre Action-Zeichentrickserien, die gibt's irgendwie nicht mehr. Ist irgendwie schade. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde. Dafür gibt es heute Zeichentrickserien, die feiere ich wahnsinnig hart, weil die clever sind, weil die auch starke Figuren haben, die gut geschrieben sind, die nette Moralvorstellungen haben und einfach gutes Zusammenhaltsgefühl irgendwie verkörpern. Zeichentrickserien? Ja, klar. Sag mal eine. Adventure Time. Ja, okay. Gravity Falls. Ja, aber das sind ja, sind das, ja, da gibt es auch noch irgendwie hinter dem Zaun oder hinter ja, der Mauer. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Die sollen auch toll sein. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißt genau. Sind das denn Zeichentrickserien für Kinder oder sind das nicht eigentlich auch schon mehr Zeichentrickserien für Erwachsene? Nee, das ist ja, die sind eher für Erwachsene, aber das hat so ein selbes Phänomen, finde ich, wie ein SpongeBob. So, den kannst du als Kind gucken und da hast du halt den Humor, den Slapstick-Humor, den du gut findest. Ja. Und als Erwachsener hast du halt ganz viele Anspielungen und so hintergründige Geschichten, die da ablaufen, die du als Erwachsener feierst. Ja. Und das ist auch wieder bei den Simpsons halt so, ne? Ja, obwohl die schwach geworden sind. Ja, die Simpsons, die sind für mich seit Staffel 11 oder nach Staffel 11 sind die für mich gestorben. Ja, aber stimmt, früher waren da schon, früher da waren halt schon viele geile Sachen dabei. Super, ne? Viele Anspielungen, super viele politisch inkorrekte. Genau, politische Themen auch. Und die hast du als Kind halt gar nicht wahrgenommen. Ne. Die stimmt. Ganzen Filmanspielungen hast du nicht wahrgenommen. Ja, die ganzen Hitler-Auftritte, ja. Also die ständig kommen so. Die wurden ja zum Teil in Deutschland sogar zensiert. Ja, ist also das so? Die eine Folge, mit wo Hitler bei Itchy und Scratchy geköpft wird, ist geil. Die gab es erst irgendwie, die lief, glaube ich, erst nachts um 12. Du hast das Auto von Hitler kaputt gefahren. Was hat der Mann dir denn getan? Kennst du das? Nee. Wo der Bart das irgendwie aus einem Museum sich in das Auto setzt und die Handbremse löst und damit gegen einen Baum fährt und dann kommt der Nelson und sagt halt, was hat der Mann dir denn getan? Und ich denke so, ja, alles, Alter, so, ne? Ja, das ist schon. Ja, Rick und Morty, ne? Ja gut, Rick und Morty ist definitiv keine Kinderserie. Ist etwas heftiger, ne? Ja, nee, die ist einfach keine Kinderserie. Da geht es ja auch, ne, um so Tod. Zerrüttete, ja, Sterben und überhaupt so Ehen. Atomphysik, ja. Genau, gescheiterte Ehen, Alkoholismus und weiß nicht, ja. Mord und Totschlag und nee, also Rick und Morty ist echt nichts für Kinder. Ja, aber heute gibt es das wirklich nicht mehr. Also das gibt es diese einen Serien, die so auch grenzwertig sind zwischen ist was für Erwachsene, ist auch was für Kinder oder halt Anime, so. Aber so richtig diese klassischen Zeichentrickserien für Kinder, sehr actionreich, die gibt es eigentlich nicht mehr. Ich meine, was mir noch einfallen würde, ist Pokémon. Das läuft wohl immer noch, aber das ist halt auch, ja, ist nicht meins. Ja, du hast halt dann so Neuauflagen von ja. Alten Serien. Ne? Turtles hast du immer mal wieder eine Neuauflage. Voltron gibt es ja jetzt eine Neuauflage bei Netflix, von ne? Netflix. Habe ich noch nicht gesehen. Von 2003. Ja, eine neue Masters-Auflage, die fand Thunder ich aber Cats nicht gut. Gab's auch eine neue. Echt? Ja, ich glaube, ja. Dann Transformers gibt es immer wieder. Ja gut, aber das sind ja dann, ne, jetzt, das sind alles Neuaufgüsse, ne? Genau. Du hast jetzt gerade gefragt, irgendwie, warum gibt es denn eigentlich keine neuen Serien? Mm. So, ne? Ich glaube, der Zeitgeist hat sich einfach verändert. Aber trotzdem kommt, was gucken die Kinder jetzt, wenn die aufhören? Gucken die schon Verdachtsfälle morgens auf RTL oder Barbara Salisch? Hoffentlich oder so? Nicht. Barbara Salisch gibt es die noch? Ja, keine Ahnung. Oder verklag mich doch, kackgestellte Pseudo-Realitätsmist. Also ich sag mal, für mich war früher das Beste immer Samstagmorgen schön früh aufstehen, die größte Schüssel aus dem Schrank holen. Cornflakes rein. Vorzugsweise Smacks oder Fruit Loops. Ich wollte gerade fragen, was waren deine Favoriten? Smacks und Fruit Loops? Ja, Smacks, Fruit Loops fand ich gut. Ich glaube, meine absoluten Favoriten von allen waren diese Rice Krispies von dem Affen, diese Schoko Rice Krispies. Die so ganz klein waren. Ja. Eigentlich sind nur aus Schokolade bestanden. Genau, ne? Ja, die fand ich gut. Wie hießen die denn nochmal? Rice Krispies. Ja. Ne, wo dieser... Im Dschungel war das der Song, ne, oder? Ja, da kommt der Krokodil und klaut die Cornflakes weg und so. Da war da so ein cooler Affe mit so einer Mütze und so, ne? War das nicht so ein Song irgendwie? Ich spiele mal hier das Intro ein. Ja, bitte mach das mal. Bestimmt war das so, genau. Ja. Hallo, hier ist Coco, ich erzähl euch was. Das Dschungelbootrennen ist der größte Spaß. Ja, wir sind die Schnitzeln auch ohne Drops. Wir gewinnen jedes Rennen mit Coco Pops. Kellogg's Coco Pops sind so schokoladig, dass die Milch zum Kakao wird. Zum Frühstück gehören unsere Coco Pops. Oder Smacks oder Fruit Loops, das waren so meins. Mhm. Aber so normale Cornflakes, so plain oder Vollkorn oder so, no way. Nee, das Vollkorn kannst du ja keinem Kind mehr kommen. Frosties ging auch. Frosties waren meine Favoriten. Ja? Ja. Sind auch die Favoriten. Da war auch einfach Cornflakes mit Zucker. Mit mehr viel nicht. Zucker. Mit ganz genau. Viel Zuckerüberguss. Und dann schön Milch rein und dann aber danach trinken auch. Das war natürlich, immer so ganz Milch kakaoig. Super geil, wollte gerade sagen, die hat ja mega geil geschmeckt. Mhm. Fruit Loops fand ich übrigens mega scheiße. Echt? Ich fand die super künstlich vom Geschmack. Ja. Die haben nur nach Chemie geschmeckt. Ja, gut, okay, das stimmt. Fand ich richtig ekelhaft schon als Kind. Aber Smacks und Frosties auf jeden Fall Liebe. Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer noch, also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Frosties sind tatsächlich vegan. Echt? Okay. Ich habe schon ewig keine... Smacks leider nicht. Aber ich glaube tatsächlich, die Frosties Nachmache von Aldi ist vegan. Okay. Also ich habe auf jeden Fall vor einer Weile noch Frosties gegessen und habe gedacht, boah, geil. Es gab ja viele, viele andere noch. Ne? Es gab ja noch dann so diese Rice Trio gab es noch mit den drei Tüten. Millionen. Und dann gab es auch immer wieder mal so Sondereditionen dann irgendwie von den Feuersteins und von DuckTales. Dann war so Spielzeug mit drin. Gab es auch Dino Riders Serials? Ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müssten wir mal nachgucken. Aber das war so mein Ding. Und dann schön Serien gucken. So geile Serien. Ich weiß nicht, was die Kinder heute machen. Keine Ahnung. Shisha rauchen vielleicht in dem Alter. So mit 12. Mit 12, ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall möchte ich heute nicht... Ihre BMW-Radkappen polieren. Ich möchte heute nicht groß werden. Ne. Ich finde, das war damals cooler. Die Franchises waren cooler, die Games. Wir waren ja auf der Retro-Börse und ohne Scheiß. Wie viele gute Spiele gab es früher? Ja. Und heute gucke ich so in den PlayStation, ins PlayStation-Regal bei Saturn und mich reizt gar nichts so richtig. Ja, weißt du? ich bin ja so dieser... Wir driften mega vom Thema. Ist egal, aber deswegen hören die Leute uns doch. Ja, also ich bin Champagne ja irgendwie... Champagne-Strillionär. Pucky O'Hare. Mr. Pucky O'Hare. Ich bin da ja... Ich habe mich da ja so ein bisschen umorientiert. Also es gibt ja immer noch genug so neue Sachen, die rauskommen, die ich halt geil finde. Ne? Ja. Also gerade den ganzen Indie-Quatsch. Ja, aber den hast du ja nicht bei Saturn. Ja, doch, klar. Ja, okay. Also nicht alles, aber es gibt super viele Indie-Games, die halt auch einfach physisch rauskommen. So. Ja, aber es ist schon... Also ich sag mal, wenn... Ja, das ist schon wahr, aber im Vergleich zu der Masse an Games, die da steht, ist das ja immer noch ein kleiner Teil, die Indie-Games. Aber es ist ein größerer Teil als früher. Ja? Also früher auf Xbox 360-Zeit oder normale Xbox-Zeit, so, da gab es keine Indies. Nein, aber... So, da wollte jeder AAA sein und die Spiele, die nicht AAA waren, die waren halt scheiße. Aber mich interessieren die auch... Also ich meine, klar, auch in Red Dead Redemption und so werde ich mir irgendwann zulegen, aber ich habe nichts gekauft. Ich war letztes bei Saturn, ich habe mir kein Spiel gekauft. Das wäre mir halt als keine Ahnung, 12-Jähriger, 13-Jähriger auch nicht passiert. So, da gab's, ich finde, da gab's coolere Titel. Aber ja, kann auch so ein Gefühl sein, nur, weil man halt da aufgewachsen ist. Aber deswegen haben wir ja auch einen 80er, 90er Nostalgie-Podcast, um über die ganzen Quatsch zu reden. Ne? Wir müssen auch mal über Super Nintendo-Spiele reden und NES und so weiter und was da nicht alles gab. Und die ganzen Spiele, keine Ahnung, überleg mal. Probotector, so Rambo mit Cyborgs, ja, oder Powerblade, der Typ, der aussieht wie Johnny Cage meets Bret Hart und der mit seinem Silberboomerang da durch die Gegend ballert und Mega Man und Castlevania und was es nicht alles gibt und Weapon Lord und sich die Köpfe abhauen, ja, mit so Barbaren-Fantasy-Figuren. Mega. So was gibt alles irgendwie heute nicht mehr so ganz, klar. Nee. Aber gibt nur FIFA. Aber heute gibt es auch immer noch, also heute gibt es auch einfach keine Dino Riders mehr. Das ist schade. Und es gibt auch keine Figuren mehr. Richtig. Fuck. Es gibt auch insgesamt kein gutes Spielzeug mehr. Nee. Also außer Lego. Ja. Also es gibt Remakes auch, ne? Das haben wir ja letztes. Genau, es gibt immer noch Remakes oder beziehungsweise Spielzeug von Figuren, die es halt irgendwie gibt. Als Franchise, aber so richtig so wie jetzt damals, dass es irgendwie dass ein neues Spielzeug rauskommt und du willst als Marketingabteilung das irgendwie verkaufen und machst dann eine TV-Serie, Manga, Videospiel, sonst was draus, um die Leute irgendwie so anzufixen, das gibt es halt nicht mehr. Nein. Also ich bin ja auch immer viel bei Toys R Us unterwegs, also oder ich gehe regelmäßig ins Toys R Us, weil ich ja vor einem Jahr da mal die Turtles-Figuren gefunden habe, als sie diese Classic Edition gemacht haben. Also die alten Gussformen sind ja nochmal neu aufgelegt worden. Und ich gucke immer nochmal, ob ich vielleicht nochmal einen schnappen kann oder ob vielleicht mal neue Figuren kommen. Kommen aber nicht. Und dann gucke ich auch schon mal so, was so da rumsteht. Da steht halt immer noch viel Transformers, aber so neue Editionen, die sind meistens nicht so schön. Ich finde die alle nicht gut. Und ein bisschen Dragon Ball und Pokémon und dann alles, was so von Pixar kommt, wird auch als Spielzeug verwurstet und so. Aber das ist wirklich so. Also es gibt da wenig coole Actionfiguren. Es scheint ein Ding zu sein, was heute nicht mehr so gefragt ist. Wahrscheinlich geht es da einfach viel früher mit Elektronik los, ich weiß es nicht. Obwohl ich auch noch ganz genau weiß, als ich ein Super Nintendo oder auch ein NES hatte, da waren für mich Actionfiguren halt trotzdem nicht gestorben. Trotzdem bin ich bei schönem Wetter mit den Dingern rausgegangen in den Sandkasten und habe mit denen gezockt. So, ne? Und ja, so ist das. Heute gibt es entweder so Neuauflagen alter Franchises, ja, oder halt irgendwie so ein Müll irgendwie, so ein lieblos Dragons da, diese komischen Drachenreiter vom Berg und so ein Crap irgendwie. Und halt Star Wars. Ne? Star Wars ist auch irgendwie in den Spielzeuggeschäften. Also da kannst du dich echt nicht wegzudenken. Zuwerfen lassen. Ja, ne? Ja, und eigentlich schade, dass die Leute sich gar nicht mehr so eine Mühe machen, weil die Dino Riders Figuren, um jetzt mal wieder die Kurve zu kriegen zum Thema, nachdem wir hier so einen kleinen Exkurs gemacht haben, die Dino Riders Figuren, Ja, ich will das jetzt mal ganz direkt sagen, die sind der absolute Wahnsinn. Die waren richtig geil. Die waren richtig geil. Und ich habe gerade schon mal die Theorie aufgestellt, dass man die einfach nur noch schwer bekommt. Glaube ich, liegt einfach daran, dass die so viele Details hatten und so viele Einzelteile, Raketen, die abgefeuert werden konnten und Schnüre und Seile mit Haken dran und so. Also die waren sehr detailreich, da war sehr viel Zubehör dabei und ja, prima Figuren, ne? Ja, absolut. Also wie bei vielen anderen Toylines damals, die es zu Zeichentrickserien gab, war das ja üblich, dass du eine erste Welle hattest. Da kamen dann so die ersten Hauptfiguren raus und so ein paar Bösewichte und so ein paar Fahrzeuge und so. Dann wurde mal geguckt, wie sich das verkauft. Und wenn sich das gut verkauft hat, dann wurde eine zweite Welle gemacht. Und genau. Eine dritte und eine vierte und so weiter. Bei den Dino Riders gab es drei Hauptserien, drei Wellen von normalen Figuren sozusagen. Dann, nachdem die dritte Welle witzigerweise, Fun Fact, nur in Europa erschienen ist, weil die dann offensichtlich sich hier mehr davon versprochen haben. Die haben die im Ausland gar nicht mehr verkauft. Deswegen sind die auch am teuersten. Gab es dann im Anschluss noch eine Ice Age-Reihe. Da waren die Dino Riders dann ja im Ice Age sozusagen, ins Ice Age versetzt worden. Dazu gab es dann schon gar keine Zeichentrickserie mehr, um das zu vermarkten. Die sahen dann anders aus. Da gab es dann Säbelzahntiger und Mammuts und so weiter. Genau. Und dann gab es noch Dino Riders Kommandos. Ja, die fallen auch in die Zeit rein. Und die tauchen übrigens auch in der Serie Kommando. Auf. Die Kommandoeinheit, ich glaube Folge 10 oder Folge 11 kommen die. Und das sind eigentlich nur so einzelne Soldaten, ziemlich gut ausgerüstet in der Serie, die aber keine Dinosaurier reiten, gehören aber mit zu den Dino Riders. Genau, das war so eine... Es gibt natürlich auch da, hier habe ich nochmal so eine Neuauflage... Ich weiß nicht, ob das Super 7 ist oder so, aber auch da ist nochmal irgendwann so eine Neuauflage an Figuren gekommen für Sammler und so. Okay, das ist ganz cool, ja klar. Aber das stimmt, diese vier Reihen, die gab's. Ja. So, und da gab es auch relativ viel. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Dinosaurier es gab, aber es gab einfach viele Dinosaurier. Und meistens war das halt so, dass sie in so Pappkästen verpackt waren, die man auch so aufklappen konnte. Dann war so eine Klarsichtfolie oder so eine Plastik, so ein durchsichtiges, und dahinter standen die, also die waren auch von der Verpackung eigentlich nach Sammlerkriterien schön so, und dann war meistens ein oder zwei Soldaten dabei, sprich entweder einer von den Bösen oder einer von den Guten. Na, ich habe hier so eine Liste, das kann man auch alles bei, das ist ja uninteressant, das kann man ja so nachlesen. Wenn euch das interessiert, checkt das mal bei Wikipedia aus oder so, da guckt mal halt irgendwie, was halt irgendwie wirklich interessant ist, sind die Preise, die da heutzutage für aufgerufen werden. Ja. Also wir haben gerade mal ein bisschen gegoogelt. Ja. Und eBay. Also die gehen in Originalverpackung sind die unbezahlbar. Und habe ich auch erstmal gar keinen gefunden. Also da wird momentan auch irgendwie gar nichts so angeboten. Ja. Ich glaube auch, das sind. Also wir haben ja gerade schon mal so vermutet, was die so kosten könnten. Ne? Ich habe ja jetzt hier mal. Auf doof habe ich mal geguckt, dieser Kentrosaurus, der ist relativ groß, genauso wie der Tyrannosaurus Rex. Ja? Und dann haben wir noch den Diplodocus und den Brontosaurus. Also der Brontosaurus, der Diplodocus und der T-Rex, das sind wohl auch die wertvollsten und die gehen hier so weg oder sind verkauft worden. Ne? Also ist jetzt kein Sofortkaufpreis. 151 Euro, gut, der ist etwas günstiger mit 95 Euro. Und der Brontosaurus, den haben wir, glaube ich, hier für... Ne, komm mal, hier haben wir noch einen. Diesen komischen Flugsaurier, 172 Euro. Meine Herren. Also nicht in OVP, ne? Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast da ja wahnsinnig viel Zubehör dabei. Und wenn das Ding dann komplett ist, dann ist der ja umso seltener, weil viel davon verschütt gegangen ist. Und das ist das Ding, je mehr Zubehör du hast, desto mehr kann verschütt gehen. Ich meine, bei den Masters-Figuren, da hast du die Figur... Und hast ein, zwei Waffen vielleicht dabei. Mal ein Schild und ein Schwert oder ein Stab. Vielleicht noch ein Brustpanzer, irgendwie sowas. Und bei den Turtles so ein Lendenschurz. Genau, bei Turtles ist ein bisschen mehr. Die haben eine Waffe, einen Ninja-Stern, Messerchen, Schild und so. 3, 4, 5 Teile. Aber wenn du da schon so ganz viele kleine Raketen hast und so. Und dann ist ja auch die Funktion noch wichtig. Manche von denen hatten ja sogar noch eine Batterie. Also der Triceratops zum Beispiel, da konnte man so eine ganz dicke, fette Batterie in den Bauch packen und am Knopf drücken, da lief der. Ach echt? Da lief der nach vorne und hat so mit dem Kopf gewackelt. So, und ich bin mir sicher, dass einige von den größeren Dinosauriern auch Batteriefunktionen hatten, die dann zum Laufen brachten oder irgendwie ein Geräusch machten, wenn man auf den Knopf drückt und so. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Oder jetzt hier der Kleine, den wir hier haben, wenn du hinten drauf drückst, dass der Mund noch aufgeht. Ja, genau. So, ne? Ich meine, wir haben die Dinger früher auch hart bespielt. Na klar. Und da ist die ein oder andere Rakete ist im Sandkasten geblieben. Auf jeden Fall. Das ist ja genau die Sache, warum das heutzutage Sammler-Items sind, ne? Dass die einfach gerade, wenn man sie denn originalgetreu haben will, also komplett, einfach nicht mehr zu kriegen sind oder nicht mehr so gut, denn da müssten ja dann andere Sammler die dann auch irgendwann aufgeben und verkaufen und ansonsten gibt es die dann einfach nicht mehr in komplett. Deswegen sind die teuer. Trotzdem, insgesamt finde ich es extrem dreist, was da abgeht. Was meinst du? Dreist, aber unglaublich, finde ich unglaublich. Was meinst du, wenn der T-Rex, ne, der steht, ich weiß gar nicht, ob der komplett ist, also der sieht sehr komplett aus, hier liegt viel Zeug drumherum. Wenn der für 151 Euro weggeht, ne? Übrigens auch 38 Gebote, aber für 151 Euro, komplett aber lose, was meinst du, was der kostet in OVP? In einer gut erhaltenen OVP? Da bist du doch bestimmt bei 300, 400 Euro. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, das Doppelte. Eine OVP kann wirklich nochmal fast den Normalpreis dazu addieren. Das ist jedenfalls bei Videospielen oft so. Wahnsinn, ne? Wenn du ein seltenes Spiel hast. Guck mal, ich habe ja letztens noch irgendwie jetzt auf der letzten Börse, habe ich ja noch nach Resident Evil 2 fürs N64 geguckt, weil ich das ja noch so lange schon suche und habe dann eins im Retro-Spiel in Köln gesehen, was leider schon reserviert war. Ich hätte es trotzdem auch nicht gekauft, der wollte 180 Euro dafür haben. Aber ja, 180 Euro für ein OVP Resident Evil. Sehr gut erhalten, muss man sagen, es sah wirklich sehr gut aus. Ja, sah aus wie neu. Richtig. Allerdings, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeforscht, auch wie aktuell die Preise sind. Vor ein paar Jahren konntest du nochmal ein OVP Resident Evil 2 für 60 Euro schießen, fürs MP60, aber heutzutage musst du halt wirklich OVP 180 zahlen ungefähr. In Lose kriegst du das reine US-Modul schon für 30, aber halt in recht schlechter Verpackung musst du trotzdem so 70 Euro zahlen. Ich hätte dir ein geiles Angebot bei eBay geschickt, aber du hast gesagt, das wäre nix. Nö, ja, da war ja. Er hat geschrieben, er hat sogar, dass da die Sticker weggeknibbelt und so und hat wäre in gutem Zustand. Ja, hat er geschrieben, genau. Hat er geschrieben, sah trotzdem so aus, als ob da jemand mit dem Auto drüber gefahren wäre. Ja, wie bei dem Bucky O'Hare. Das geht auch für 100 noch weg. Was ja aussah, wie dahin gerotzt auf der Börse. Das sah auch aus, als ob das irgendwie. So. Als ob das irgendwie. Keine Ahnung. Das sah so aus, als ob du das unter einen wackelnden Küchentisch gestellt hättest. Ja, so als feuchten. Ja, und feucht auch noch, ja. So, aber jetzt mal hands down, ich werde mir nie einkaufen. Vielleicht hole ich mir den wir hier stehen haben. Wie heißt der jetzt nochmal? Habe ich hier stehen? Dimetrios? Nee. Dimetrios! Schöne Grüße an alle Griechen. Dimetrodon. Den haben wir hier stehen. Da ist übrigens auch nicht Youngstar dabei. Ne? Also ich muss auch irgendwie noch eine andere Figur gehabt haben. Ah ja, offensichtlich. Vielleicht werde ich mir den nochmal schießen, komplett. Zum Hinstellen, weil ich den jetzt hier gerade stehen habe und weil er die letzte Figur ist. Ich denke mal, der geht so für 25, 30 Euro weg. Ja, das kann man ja mal machen. Die Kleinen. Also die Kleinen sind natürlich auch weniger teuer, ne? Ja, da ist dann ja insgesamt auch weniger Zubehör dabei. Bei so einem genau. T-Rex, da waren ja nicht nur irgendwie zwei Raketen dabei, sondern 10. Ne, genau. Und dann noch irgendwie hier so ein Helm oder so ein Cerebral-Control-Helm oder was. Und dann das Mannequin hat vielleicht auch noch eine Schusswaffe oder so in der Hand. Die kleinen Flugsaurier. Und so weiter und so fort. Oder ne? Hier dieser Deinonychus, also dieser komische Rammsaurier, ja, der diese Hornplatte da oben hat. Da ist auch nicht so ganz viel dabei. Das sind die kleinen. Aber es ist ja bei He-Man, also bei Masters auch ähnlich. Klar. So, die unbeliebteren Figuren kosten weniger, die normalen kosten mehr. Und dann gibt es ja auch noch die großen Sets, wo dann quasi zum Beispiel Fisto dabei ist mit seinem Pferd oder Skeletor mit Pantor, heißt der, glaube ich. Ne? Ja. Und Battle Cat und He-Man. Da wird es dann auch immer teurer. Aber also einen werde ich mir vielleicht noch zulegen, ansonsten nicht. Aber ich muss schon sagen, ich habe hier auch so Fotos von so Leuten, die Vitrinen haben damit. Ist schon geil zu sammeln, ne? Also wenn du so eine geile Vitrine hast, mit Dino Riders. Das sieht schon cool aus, ja klar. Mega gut. Und auch der T-Rex ist mit eins der geilsten Actionfiguren, die ich jemals gesehen habe. Absolut. Also so als Kinderspielzeug, das ist einfach so, was an dem rumhängt und so weiter, ey. Er sieht auch ultra böse aus und hat so einen Helm und Raketen und oben steht noch der Krulos drauf. Und kommandiert den rum, den Dino, ja. Also ist schon, den hätte ich gerne. Den T-Rex hätte ich sehr gerne. Aber den werde ich mir nicht leisten können, außer vielleicht lose. Leute, wenn ihr im Keller noch einen gut erhaltenen T-Rex von Dino Riders übrig habt, einfach mal kurz eine Nachricht schreiben, der Christoph freut sich. Genau, und ein Bucky O'Hare hätte ich auch noch gerne. Bucky O'Hare für NES brauchen wir auch noch. So, und Resident Evil 2 für N64. Also die drei Dinger. Das wäre so die Einkaufsliste bis zum nächsten Poddy. Genau. Da wollen wir gerne von euch Nachrichten haben. Ja, ja. Also, theoretisch bin ich auch mit Lose dabei. Schön wäre aber Mint. Lose Mint. Nee, Complete in Box Mint. Ah, für dich ja. Für mich wäre Bucky O'Hare auch. Aber muss man gucken, so, ne? Muss man schon gucken. So, ja, welcher ist denn deine Lieblings-Action-Figur? Auch der Tyrannosaurus, ganz einfallslos? Oder vielleicht dann doch irgendwie der Brontosaurus, ist ja auch cool. Den Brontosaurus finde ich gar nicht so geil. Ich glaube, ich finde den Kentrosalirus, nee, das ist falsch, den Kentrosaurus, den finde ich geil, weil der irgendwie so mehrere Schichten an so Laserkanonen hat. Auch geil. Und da kann man auch so drin sitzen, irgendwie so links und rechts, wie in so einem Beiwagen an so einem Moped. Der Kentrosaurus, das ist der so ganz viele Stacheln hinten aus dem Schwanz rausgucken hat. Ja, Stegosaurus hat das, glaube ich, auch. Der kann sich auch so reinsetzen. Ja, ja, stimmt, genau. Ich meine, überall sitzen die ja irgendwie drin, so, ne? Ja. Den finde ich gut und ich finde tatsächlich den Diplodocus eigentlich ziemlich geil. Mit diesen komischen. Mit diesen Tanks links und rechts. Ja. Und da war oben so wie so eine Kapsel, wo dann einer drin sitzt, an so einem Kranarm. Mein Gott, ey, da musst du dir auch erstmal ausdenken, auch wie instabil manche Sachen davon aussehen, ne? Da musst du ja erstmal überlegen und dann, ich meine, als Spielzeug, da bricht ja auch schnell ab und so weiter, aber auch so rein logisch irgendwie. Stell dir vor, du wärst Ingenieur, der nicht Spielzeug konzipiert, sondern der halt so Dinger für so Dinosaurier konzipiert. Geilster Job. Prinzipiell geilster Job, aber auch total abgefahren. Guck mal, hier habe ich so einen kleinen Dino. Unrealistisch. Eine kleine Dino Riders Figur hier. Aber da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Diesen kleinen Ramsaurier. Ja, den Deinonychus. Der ist für 29 Euro. Deinonychus für 29 Euro. Das ist schon richtig hart. Immer noch frech. Und weißt du was, wo wir jetzt gerade auch von der Größe sprechen? Das sind natürlich auch Sachen, die relativ anfällig sind. Denn die Figuren, also die Dino Riders, die Menschen, ja, wie groß sind die? Was meinst du? Was sind das? 6 Zentimeter? 7 Zentimeter vielleicht? 5 Zentimeter? Ja, so 7 Zentimeter sind das. 7,5. Turtles und He-Man sind so. Also 14, 15. Also die sind halt auch echt klein, ne? Dementsprechend. Die haben so Maskgröße. Die sind so aus wie die Maskmännchen. Ich habe die heute neben den Maskmännchen gehalten. Die sind eigentlich von der Größe genauso, nur die haben dickere Köpfe. Ah, ja. Die Maskköpfe sind etwas kleiner. Da muss man die Maske noch drauf. Richtig. Und deswegen heißt die ja Mask. Und da geht natürlich auch gerne mal was kaputt, ne? Also ja. Die sind natürlich auch nicht so robust. Und auch hier so. Aber die Figuren sind echt immer noch sehr, sehr schön. Ja. Da haben wir über die Figuren gesprochen und über die Serie. Ja, viel mehr gibt es eigentlich auch nicht, ne? Nein, aber ich habe ganz große Liebe, ganz viel Liebe für Dinosaurier wieder, jetzt seitdem ich das geguckt habe. Und ich glaube, wenn ich gleich nach Hause gehe, gucke ich auch irgendwas mit Dinosauriern. Ja, ist schon. Sollte es viel mehr geben noch. Wir könnten einfach gleich, warte mal, wir können gleich noch CDI spielen, wenn du möchtest. Ja. Und zwar spielen wir gleich Zombie-Dinos vom Planeten Zeltoid. Mhm, okay. Das schmeiße ich gleich mal kurz rein, einfach nur aus Spaß. Das hat nämlich den allerbesten Titeltrack eines Videospiels aller Zeiten. Ohne Flachs. Eigentlich ist das nur so ein Lernspiel. Und dann hast du so einen Lerndinosaurier und der erklärt dir irgendwelche Sachen. Lerndinosaurier. Ja, das war damals bei den CD-Konsolen, so beim CDI und auch so beim 3DO gab es, glaube ich, auch ein paar. Also der CDI, der war wirklich bekannt für diese ganze Lernsoftware, die es da so gab. Das sind für mich persönlich zwei Wörter, die sich ausschließen. Ja, Lernvideospiele sind irgendwie Quatsch. Lernsoftware. Das stimmt. Danke. Ja, Leute, bringt die Dinosaurier zurück. Macht coole Filme, macht aber nicht. Macht bitte nicht Jurassic World noch 17 Teile mit Chris Pratt. So, macht mal wieder einen geilen Dinosaurierfilm. Ja, vielleicht mit Colin Farrell. Mit Colin Farrell, meinem persönlichen Lieblingsschauspieler Colin Farrell oder Leonardo oder DiCaprio. Oder Leonardo DiCaprio. Ja, richtig. So. Da spalten sich ja unsere Filmgeschmäcker. Oder mit Til Schweiger. Ich mag beide, und du magst keine. Aber da sind wir wieder auf einer Wellenlänge. Die mag ich nämlich auch nicht. Die mag ich auch nicht. Ja. Nee. Kein Shoutout an Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger. 5-Ohr-Dinosaurier mit Til Schweiger. 5-Ohr-Dinosaurier. Und all seinen Töchtern. Nein, danke. Also, und Matthias Schweighöfer ist auch dabei. Matthias Schweighöfer. Und Elias Mbarek ist auch mit dabei. Und Colin Farrell. Und Colin Farrell ist auch dabei. Der lernt Deutsch. Colin Farrell. Colin Farrell. Wir haben heute über Dino Riders gesprochen. Lasst uns doch einfach mal einen Kommentar da und erzählt uns, ob ihr auch früher mit Dino Riders gespielt habt. Würde mich wahnsinnig brennend interessieren. Genau. Am wichtigsten ist es, den Wald zu reparieren. Vector, wie lange wird das dauern? 48 Stunden und 23 Minuten, wenn wir alle ohne Pause durcharbeiten. Tja, dann wollen wir mal anfangen. Könnt ihr euch daran erinnern, vielleicht an die Serie, sogar auch an Crew Loss? Als ich jetzt zu der Recherche nochmal mir alles angeguckt habe und die Spielsachen angeguckt habe, ist mir halt echt alles wieder aufgefallen. Ja, ne? Die Nostalgie, die war stark und die ist auch wieder aus den hintersten Synapsen irgendwie hervorgekrochen und hat mir gesagt, guck mal, das hast du, das kennst du, den hast du schon mal gesehen. Du brauchst nur einen Trigger. Ja. Du brauchst nur einen ganz kleinen Input. Und wenn es nur ist, dass du so ein Ding mal wieder in der Hand hast. Ehrlich. Und dann ist das so richtig mindblowing, dann fällt dir der ganze Quatsch wieder ein. Bumm, ja, ist Wahnsinn. Ja. Geil, ich finde deine Riders gut. Ich würde die auch niemals leisten können. Ich habe irgendwie vorgehabt, mir mal wieder ein paar He-Mans und ein paar Mask-Sachen zu kaufen. Mask ist auch teuer, lose reicht mir vollkommen aus, aber hart. Aber die Dino Riders ist ja übertrieben. Ja, also was ganz gut sammeln kannst, ist Turtles, die sind nicht ganz so teuer. Ja. He-Man ist auch teuer. Ja. Aber He-Man ist auch echt Fame, so. He-Man ist Fame und von He-Man gibt es einfach auch viel. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mal bei einem Konvolut irgendwie die wichtigsten Figuren in einigermaßen akzeptablen Zustand kriegst. Die sind ja auch überall auf der Welt rausgekommen. Aber das Geile bei Dino Riders ist ja, es ist schon in dieser Nische Spielzeuge sammeln nochmal nischig. Ja, das ist richtig. Also Dino Riders, ich meine, keine Ahnung, das ist ja alles irgendwo Nische. So Thundercats und He-Man und das ist ja alles so absurd. Ja, aber ich glaube, es gibt einfach mehr Leute, die Masters sammeln als Dino Riders. Ja, das ist eindeutig. Die These stelle ich jetzt mal so auf. Doch, auf jeden Fall. So. Das zeigt ja schon einfach die Geschichte, dass Masters of the Universe oder auch Turtles oder sowas oder Transformers halt immer mal wieder neu aufgebrüht wurde und auch trotzdem immer mal wieder gut genug funktioniert hat, dass sie es gemacht haben. So, Dino Riders wurden halt irgendwie, du hast jetzt zwar gerade nochmal gezeigt, irgendwie neu aufgelegte Figuren, gab es da dann offensichtlich schon, aber ich höre da nicht so irre viel von, als ob Super 7 oder sonst wer da jetzt irgendwie nochmal richtig Gas geben würde mit. Ja, wenn du dann so ein Regal hast, einfach voll steht mit Dino Riders, das ist schon cool. Ja, klar. Ja, also genau. Leute, lasst uns wissen, Dino Riders habt ihr gehabt, habt ihr nicht gehabt, findet ihr gut. Ansonsten, wie sieht's mit Dinosauriern aus? Lasst uns mal eure Meinung da. Sollen wir nochmal über Dinosaurier sprechen? Da gibt es ja auch noch genug Themen. Auf jeden Fall. Dinosaurier oder nicht? Ja. Was sind eure Lieblingsdinosaurier-Filme, Serien? Da gibt es ja auch einige. Und können wir Jurassic Park versus Dino Crisis machen? Weil der erste Jurassic Park und der erste Dino Crisis Teil, die funktionieren eigentlich beide richtig, richtig gut. Die sind nämlich beide höllisch spannend und klappen halt einfach funktionell so sehr, sehr gut auf der Ebene, dich irgendwie auch zu ängstigen vor den Viechern. Und wohingegen halt viele anderen Sachen einfach nicht funktionieren. Die viele Nachfolger von Jurassic Park waren einfach nicht mehr so gut. Und Dino Crisis 2 war ja auch einfach nur noch reine Action. Und Dino Crisis 3 war, glaube ich, auch echt überhaupt gar nicht so gut. Und naja, im Endeffekt, es gibt auch viel Krams. Sagt uns mal, was euer Lieblingsdinosaurier Franchise oder Gedöns ist. Was ist euer Lieblingssaurier? Was ist euer Lieblingsdinosaurier? Ja, so. Ja. Was ist denn dein Lieblingsdinosaurier? Mein Lieblingsdinosaurier? Schwierig. Also insgesamt habe ich ja immer ein großes Faible gehabt für die Herbivoren irgendwie. Also entweder diesen Stegosaurus, das ist ja der mit diesem Stachelschwanz, oder der Triceratops, den finde ich auch ziemlich gut, diesen mit den drei Hörnern oder beziehungsweise mit der Nase und den zwei Hörnern. Ja. Ja, die finde ich beide ziemlich gut. Ja, Triceratops finde ich auch total super. Mein Liebling ist tatsächlich der Diplodocus. Das ist der Vierbeiner mit dem ganz, ganz langen Hals. Und der ist irgendwie so ein Gentle Giant, sagt man, ne? So ein, wie so du. liebevoll mit meinen 1,72. Ja, Gentle Giant. Ja, also meine ich jetzt, meint er ja jetzt deine moralische Größe. Ach so, ja. Intellektuelle Größe. Insgesamt so meine Einstellung zu Lebewesen. Einfach friedlich und Pflanzen essen. Ne? Peace out, genau. Ja, Leute. Geil, hat Spaß gemacht. Dino Riders, das mal wieder zu rekapitulieren, so war eine schöne nostalgische Erfahrung, finde ich schön. Voll. Leute, bitte einmal bewerten bei iTunes, wäre mega. Genau. 5 Sterne Deluxe, bitteschön. Was siehst du? 5 Sterne. So sieht's aus. Ja. Gut, ich sag an der Stelle schon mal Tschüss. Ja. Was sagst du? Ich sag auf Wiedersaurier. Sorry. Ich drücke jetzt auf Stopp. Pixel und Plastik. Outtakes. Ja, vielleicht labern wir uns jetzt. Ich habe auf Reggae gedrückt. Vielleicht labern wir nochmal kurz irgendwie alles raus. Alles raus, alles Schlechte. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass mich auf der Retro-Börse, da hat mir da so ein Typ einfach hier so ein L'Oreal Men Expert. Nee, hast du mir nicht erzählt, auch habe ich gesehen. Bartöl einfach in die Hand gedrückt hat. Mhm, so ein Pröbchen. Das war der Typ mit dem Zopf, ne? Ja, der hatte so blonde Haare. Mhm, den kennt man auch von Reese Video. Der hat einen eigenen Nerd-Shop irgendwie, glaube ich, in Karlsruhe. Ja, also, ja, ich glaube auch, dass der einen eigenen Shop hat. Ja. Macht einen netten Eindruck, der Typ. Ja, fand ich auch. Schon benutzt? Nee. Bisschen noch zu. Aber der sagte, ja. Ich meine die Linie schon mal. Ach so, nee. Barber Club oder so, kennst du das? Nee, L'Oreal ist ja auch Gangsterverein. Ne? Gehört dazu, ich weiß nicht, Procter & Gamble oder so. Keine Ahnung. Und deswegen kaufe ich L'Oreal nicht. Ist aber auch so ein fancy Tattoo-Boy drauf. Ja, ne? So ein richtig geiler. Weißt du, er ist, wenn er die Arme nicht verschränkt hätte auf dem Bild, dann könnte er auch so die Fäuste so zu so einem Fisticuffs, weißt du so. Wie so alte Seemänner sich geboxt haben. Genau. Aber ohne Scheiß, ganz ehrlich, Schnurrbart feiere ich ab bei dem. Ja. Und Tattoos auch. Ich mag so. Ja, du magst die Traditional, ne? Ja, das ist ja richtig, ja, das ist richtig American Traditional. Ich habe ja mehr so Neo-Traditional. Das ist richtig, richtig amerikanisch Oldschool. Komm, hier so ein geiler Boxer. Der Bombenzylinder. Ist cool, Viel Platz dazwischen. Ja, geil, ist noch nett von ihm. Ja, von ihm auch. Now let's see what you can do with this. Suppose you tell me what it is. It's a Stegosaurus. Well, it looks like an overgrown porcupine to me. Porcupine? Yeah? Well, we found it taking on a Tyrannosaurus Rex. Why, he's a natural-born warrior. Okay, Gunner, Tag, take our newest warrior and see what you can do. Also, du wolltest wissen, wie sich Dinosaurier fortpflanzen. Das heißt, ich wollte das wissen. Ja, aber wir gucken jetzt noch einmal, guck noch mal, wie sich Dinosaurier fortpflanzen, jetzt nachdem wir aufgenommen haben. Sonst habe ich mich da übel blamiert. Fortpflanzen steht nicht im Wikipedia drin. Was kann man denn noch suchen? Sex. Such mal Kloake. Kloake. Ist Kloake echt der Begriff dafür? Bei Vögeln auf jeden Fall. Absurd. Ich mach mal anders. Ich google mal danach. Google mal. Wie pflanzen sich Dinosaurier fort? Forscher rätseln. Wir hatten Dinos Sex. So, jetzt kommen wir aber, jetzt pass mal auf. Im BZ Berlin, ne, ich gehe mal auf Welt.de. Das ist eher eine zuverlässigere Quelle. Jetzt bei Weiß. Bei Bento. Weiß. Bento ist dann eigentlich, was ist Bento? Ach, irgendein Scheiß. Irgendein Scheiß von Arschlöchern, keine Ahnung. So ein Blödsinns Pseudonachrichten-Bullshit. Geil, finde ich gut. Dinosaurier hatten im Alter von 18 bzw. 18 Jahren fortgepflanzt. Etliche Jahre vor Erreichen ihrer maximalen Größe. Damit unterscheiden sich die Urechsen deutlich von den heutigen Reptilien und auch von Vögeln. Vögeln. Das Fortpflanzungsverhalten ähnelt dem mittelgroßer Säugetiere wie den Menschen, die schon als heranwachsende Nachwuchszeugen bekommen können. Bei Fossilien von Weibchen dreier Saurierarten, Allosaurus, Tenontosaurus und Tyrannosaurus Rex, entdeckten sie eine spezifisch während der Eiablage ausgeprägte Schicht calciumreiches Knochengewebe, gut versorgt mit Blutgefäßen. Ja, aber die Frage ist ja, wie kommen wir da hin? Also, weißt du? Ja. Wie vollziehen die den Akt? Dinosaurier brüten wie Vögel, ja, dass die Eier legen, das hatten wir uns ja schon irgendwie, ne? Was hast du oben eingegeben, Dinosaurier? Mach doch mal Dinosaurier und Kloake. Ja, dann suche ich nochmal nach Kloake. Bildersuche. Bildersuche. Bäh. Nein. So. Dinosaurier-Kloake. Da, guck mal, da ist schon der Kloakenkuss. Beim Kloakenkuss. Tatsächlich. Mit so einer, geil, bei BZ einfach mit so einer Illustration von zwei Triceratopsen beim Akt. How they make love. Das Männchen kletterte von hinten auf das Weibchen, platzierte seine Vorderarme auf ihren Schultern und legte ein Hinterbein über den Rücken. Kommen noch Zweifel. Ja, okay, das ist halt so Standard, irgendwie wie auch, was weiß ich, Rhinoceros Sex haben, ne? Aber da wäre irgendwie ein Penis involviert. Es gibt zwei Theorien. Theorien offensichtlich auch nur. Ja, guck mal. Ey, aber da, ich meine, sind die Sexualorgane, kann man die nicht an den Knochen irgendwie? Ne, wahrscheinlich nicht. Also Weichteil ist nichts. Wahrscheinlich hatten Dinos nur eine Körperöffnung, die sowohl der Verdauungsausgang als auch das Fortpflanzungsorgan war. Die sogenannte Kloake. Du hattest recht. Damit also sind auch heute noch Theorie. Die meisten Vögel und Reptilien ausgestattet. Jo. Die Befruchtung dauert nur wenige Sekunden und wird einfacher. Also praktisch, ne? Beim Kloakenkuss werden die Öffnungen aneinander gedrückt und das Männchen übergibt den Samen. Wenn Dinosaurier tatsächlich einen Penis hatten, wäre der bei einem Exemplar wie dem T-Rex rund 3 Meter lang gewesen. Der Vorteil dieser Variante beim Sex gehen weniger Samen verloren. Das stimmt. Tja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja gut. Also wir befinden uns im Bereich der Theorien. So, guck mal, was wir jetzt, vielleicht haben wir das heute noch irgendwie was sind das für Bilder? Ja, das sind halt so, ne, ich meine, das sind Bilder, wie die sich ausmalen, das ausgesehen haben kann. Wahnsinn. Absurd. Ja, haben wir wieder was gelernt. Klingt komisch, ist aber so. Vielleicht sollten wir eine neue Rubrik nicht nur Outtakes machen, sondern einfach Knowledge Drop. Weiterbildung mit Pack Your Hair und Champagne Strillionaire. Ja, das sind unsere neuen Rappernamen. Wir starten jetzt wahrscheinlich ein Projekt als Rapper. Ja. So. Ist so. Champagne Strillionaire und Pack Your Hair. Was machen wir für einen Rap? Gangster Rap? Weiß ich noch nicht so. Oder Nerd Rap? Ne, Nerd Rap ist ja schon bedient. Schon bedient. Wir müssen hier so Aufklärungsrap machen. Aufklärungsrap. So. Rappen wir darüber, wie die Dinosaurier Sex hatten. Ja. Mit Kloaken und so. Genau. Kloaken. Geil. Kloaken-Rap machen wir. Kloaken. Tschüss.